was mich noch berührt. Denn alles hier wird kategorisiert. Es gibt nichts, was mich noch interessiert. Denn alles hier wird fleißig kontrolliert. Du darfst schreiben, was du willst. Doch wer soll es lesen, wenn niemand davon weiß? Du darfst singen, was du willst. Doch wer soll es hören, wenn niemand dich kennt? Schublade auf, Schublade zu, ich sag Hi und was sagst du? Du sagst gar nichts, denn du bist nicht hier. Klassik oder Jazz oder Techno oder Reggae oder Blues oder Blues muss es sein. Und bitte keine kühlen, virtuosen Schweinereien. Und du, auch du bist nicht hier. Denn Texte zu verstehen, das stört dann doch zu sehr. Sagst mir, was du über mich denkst. Weil du hier arbeiten musst oder irgendjemand kennst, der irgendjemanden kennt. Es gibt nichts, was mich noch berührt. Denn alles hier wird kategorisiert. Es gibt nichts, was mich noch interessiert. Denn alles hier wird fleißig kontrolliert. Du darfst schreiben, was du willst. Doch wer soll es lesen, wenn niemand davon weiß? Du darfst singen, was du willst. Doch wer soll es hören, wenn niemand dich kennt?